kluge Menschen mögen sich darüber streiten, ob dieser Harry nun wirklich ein Wolf war oder ob dieser Glaube bloß eine Einbildung oder Krankheit von ihm war. Zum Beispiel wäre es ja möglich, dass dieser Mensch etwa in seiner Kindheit wild und unbändig war. Dass seine Erzieher versucht hatten, die Bestie in ihm tot zu kriegen. Und ihm gerade dadurch die Einbildung und den Glauben schufen, dass er in der Tat eigentlich eine Bestie sei. Nur mit einem dünnen Überzug von Erziehung und Menschentum darüber. In der Tat waren meine Befürchtungen unbegründet. Der neue Mieter lebte sehr still und für sich. Er war sogar in einem hohen, von mir bisher bei niemandem beobachteten Grade ungesellig. Wirklich ein Steppenwolf, ein fremdes, wildes und auch scheues Wesen aus einer anderen Welt als der meinigen. Meist hielt er sich den ganzen Tag in seinem Zimmer auf, las und schrieb. Der Tag war vergangen, wie eben die Tage so vergehen. Ich hatte ihn herumgebracht, ihn sanft umgebracht mit meiner primitiven und schüchternen Art von Lebenskunst. Hatte einige Stunden gearbeitet, alte Bücher gewälzt, Post empfangen und all die entbehrlichen Briefe und Drucksachen durchgesehen. War eine Stunde spazieren gewesen und hatte schöne, zarte, kostbare Federwölkchenmuster in den Himmel gezeichnet gefunden. Sehr hübsch, ohne Zweifel. Aber alles in allem war es eben doch einer von diesen lauen Tagen, ohne besondere Sorgen, ohne Schmerzen, ohne Verzweiflung. Wer die anderen Tage geschmeckt hat, jene Höllentage der inneren Leere und Verzweiflung, der ist mit solchen Dutzend Tagen, wo weder Schmerz noch Lust zu schreien wagt, sehr zufrieden. Auch heute wieder ist kein neuer Krieg ausgebrochen, keine neue Diktatur errichtet. Keine besonders krasse Schweinerei in Politik und Wirtschaft aufgedeckt worden. Nur steht es mit mir leider so, dass ich gerade diese Zufriedenheit gar nicht gut vertrage. Dass sie mir nach kurzer Dauer unausstehlich verhasst und ekelhaft wird. Es brennt dann in mir eine wilde Begierde nach starken Gefühlen und eine rasende Lust, irgendetwas kaputtzuschlagen oder ein kleines Mädchen zu verführen oder einigen Vertretern der bürgerlichen Weltordnung das Gesicht ins Genick zu drehen. Diese Zufriedenheit, wie ich sie verabscheue, diese Behaglichkeit, dieser gepflegte Optimismus des Bürgers, diese ganze fette, gedeihliche Zucht des mittelmäßigen, normalen, durchschnittlichen. Und dennoch, ich weiß nicht, wie das zugeht, trotz meinem Bürgerhass wohne ich nicht in Palästen oder Proletenhäusern, sondern ausgerechnet stets in diesen hochanständigen, hochlangweiligen, tadellos gehaltenen Kleinbürgernestern, wo man erschrickt, wenn man einmal die Haustür laut ins Schloss hat fallen lassen oder mit schmutzigen Schuhen hereinkommt. Ach, aber der Geruch in so einem blank gehaltenen, anständigen Treppenhaus. Der Geruch nach Terpentin und Seife, nach Ordnung, Sauberkeit, Anstand und Zahmheit. Das hat etwas Rührendes. Und die Araukarie im ersten Stock, dieser gesunde, stramme Kinderbaum in seinem Topf, noch die letzte Nadel am letzten Zweig strahlt von frischester Abgewaschenheit. Ohne Zweifel liebe ich diese Atmosphäre aus meinen Kinderzeiten her. Und meine heimliche Sehnsucht nach so etwas wie Heimat führt mich hoffnungslos. Immer wieder diese alten, dummen Wege. Guten Abend, Herr Haller. Fühlen Sie sich nicht wohl? Soll ich Sie in Ihre Wohnung hinauf begleiten? Es war der Neffe meiner Vermieterin, der eben vom Büro nach Hause kam. Besten Dank, es geht mir gut. Es ist einfach so, dass ich... Aber wollen Sie sich nicht einen Augenblick zu mir setzen? Nein, nein, ich bin nicht gewohnt, auf der Treppe vor anderer Leute Wohnungen zu sitzen. Ach ja, Sie haben recht, es gehört sich wohl nicht, aber lassen Sie mich erklären. Dieser kleine Vorplatz mit der Araukarie. Ich kann ja oft nicht vorbeigehen, ohne eine Weile Halt zu machen. Dieser leuchtende kleine Tempel der Ordnung. Wieder der Geruch von Bodenwachs und ein schwacher Nachklang von Terpentin, zusammen mit dem Mahagoni, den abgewaschenen Pflanzenblättern und allem, einen Duft ergibt, einen Superlativ von bürgerlicher Reinheit, von Sorgfalt und Genauigkeit, von Pflichterfüllung und Treue im Kleinen. Ich muss immer eine Nase voll einatmen. Riechen Sie es nicht auch? Tut mir leid, aber... Ich kenne ja die Leute nicht, die hinter dieser Glastür wohnen. Oh, wenn es Sie interessiert... Nein, nein, lassen Sie mir meine Fantasien. Ich stelle mir hinter diesem Vorplatz gewissermaßen im heiligen Schatten der Araukarie ein Paradies von Reinlichkeit und abgestaubter Bürgerlichkeit vor. Ein Leben voll Anstand und Gesundheit mit Frühaufstehen, Gemäßigkeit an Familienfesten, sonntäglichem Kirchgang und frühem Schlafengehen. Jetzt, denke ich, machen Sie sich ein wenig lustig. Glauben Sie bitte nicht, dass ich ironisch spreche, lieber Herr, nichts liegt mir ferner. Gewiss, ich selbst lebe in einer anderen Welt. Und vielleicht wäre ich nicht imstande, es auch nur einen Tag lang in einer Wohnung mit solchen Araukarien auszuhalten. Aber wenn ich auch ein alter und etwas ruppiger Steppenwolf bin, so bin doch auch ich der Sohn einer Mutter. Und auch meine Mutter hat sich bemüht, ihrer Wohnung und ihrem Leben so viel Sauberkeit und Ordentlichkeit zu geben, als immer nur gehen wollte. Daran erinnert mich der Hauch von Terpentin. Daran die Araukarie. Darum sitze ich denn manchmal da wie heute. Sehe in diesen stillen, kleinen Garten der Ordnung und freue mich, dass es das noch gibt.